Kapitel 15 Wish You Were Here. Kalle pinkelte ins Feuer, um die Glut zu löschen. Weißer Rauch stieg empor und hüllte die beiden ein. Die Sonne zeigte ihre ersten rosa Strahlen und leitete einen neuen Tag ein. Don, wenn du das Buch schreibst, tu mir bitte einen Gefallen. Erzähl nichts von den letzten Monaten meines Lebens. Vorher war ich ein Mythos und jetzt ist alles in Frage gestellt. Nicht, dass sie nicht schön waren, aber was sollen die Leser von mir denken? Jahrelang böser Zyniker und eingefleischter Single und plötzlich liebevoller Freund? Das will doch kein Mensch lesen. Nein, gute Storys enden mit einem Happy End und dann fällt der Vorhang. Don, gibst du mir dein Ehrenwort? Don? Mit den letzten Worten war auch Dons Vorhang gefallen. Er war eingeschlummert und lag träumend auf dem Rasen. Kalle zog seine Kutte aus und deckte Don damit zu. Er setzte sich auf sein Rad, fuhr in den Morgen und wurde sentimental.